Das sind unsere Themen. Wasserversorgungsbetrieb saniert Rheinwasserkammern, Frank Wesemann in den Radiocharts und Medaillenregen für MTV-Schüler. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Carolina Pfau. Der Wasserversorgungsbetrieb saniert die Rheinwasserkammern im Wasserwerk Stolzenau. Dabei kommt ein Kunststoff zum Einsatz, von dem sich Joachim Oltmann, Abteilungsleiter Wasserversorgung beim Kreisverband für Wasserwirtschaft, viel verspricht. Die blauen Platten reagieren unempfindlich auf Druckbelastung, bieten Schwebestoffen im Wasser wenig Möglichkeit, sich anzuheften und lassen sich schnell und einfach reinigen. Die Sanierung soll dadurch günstiger und länger haltbar sein. Mit seinem Song Alle Jahre wieder landete Frank Wesemann auf Platz 41 der Radio Airplay Charts und wird auch bei uns weiterhin von vielen gewünscht. Ein Erfolg, mit dem der Künstler nicht gerechnet hatte, ihm aber ganz viel bedeutet. Ja, absolut, das war der Hammer. Ich hatte ja am Anfang noch eine Kontroverse, ob man überhaupt sowas machen sollte, einen Weihnachtssong zu veröffentlichen, weil das macht ja fast jeder irgendwie irgendwo mal. Kurz vor Weihnachten strömen dann Unmengen von verschiedensten Weihnachtssongs auf den Markt und die Radiosender packen meistens doch immer das Althergebrachte wieder aus. Und insofern war das schon ganz schwierig und da hatte ich dann eine lange Diskussion mit dem Chef der Plattenfirma, aber habe mich dann letztendlich durchgesetzt und ja, das war natürlich für uns jetzt ein Wahnsinnserfolg. Also 41 in den Radio Airplay Charts, das ist schon, ja, habe ich nicht mit gerechnet. War sehr gut. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern zwischen Liebenau und Büren. Eine 53-Jährige war mit ihrem Auto in Richtung Eule unterwegs und geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Unfallverursacherin und ihre 80-jährige Beifahrerin mussten schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Die Polizei Nienburg ermittelt nun wegen der Unfallursache. Und nun zum Sport. Mit 14 Schülern im Alter von 9 bis 17 Jahre fuhr der MTV Nienburg zum letzten Taekwondo-Turnier des Jahres. Beim dritten DKKF All-Style-Turnier in Minden räumten sie eine Menge Preise ab. 8-mal Gold, 5-mal Silber, 8-mal Bronze. Trainer Henning von der Haar war sehr stolz auf die Leistung und die Fortschritte, die seine Schüler in diesen Jahren gemacht haben. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.